Ja, wir kommen jetzt zur Lesung für den Predigttext mit verschiedenen Versen aus dem 2. Korinther. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Jetzt aus Kapitel 4. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarung etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, den Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit lebe und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wir sind ja noch in der Predigtreihe mit dem Titel Glaube, Gottvertrauen in herausfordernden Situationen. Und heute geht es um Paulus. Und da möchte ich ganz am Anfang von der Predigt heute eine These aufstellen. Und zwar, so wie du und ich uns heute verhalten und auch morgen, das ist ganz maßgeblich davon bestimmt beeinflusst, wie was du oder ich denken, was deine, meine ultimative Zukunft ist. Das heißt, das, was du glaubst, was am Ende der Zeit kommt, beziehungsweise ob du überhaupt denkst, dass da etwas kommt, das hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie du heute und morgen umgehst in Situationen, wenn du auch zu tun hast mit Schwierigkeiten und harten Schlägen. Das ist der Titel heute Morgen. Wie ging Paulus um mit Schwierigkeiten und harten Schlägen in seinem Leben? Und das sind auch die zwei Hauptpunkte. Erstens, Schwierigkeiten und harte Schläge im Leben von Paulus. Und zweitens dann, wie ist er denn damit umgegangen? Zunächst mal zum ersten Punkt. Schwierigkeiten und harte Schläge im Leben von Paulus. Wer war denn dieser Paulus? Paulus war von Gott dazu berufen, sein Evangelium, diese Gospelbotschaft hinauszunehmen, hinauszutragen, zu verkünden bis ans Ende der damals bekannten Welt. Und wir reden hier immer wieder davon, dass wir bei der Gospel Church zwei Fundamente haben. Wir haben das Wort Gottes, die Bibel so als Fundament und dann dazu natürlich Gebet. Und dann haben wir fünf Säulen. Einmal Gospel, die Gospelbotschaft des Evangeliums, sprich, Gottes Gnade ist größer als deine und meine schlimmsten Sünden. wenn du auf diesen Jesus Christus vertraust, was er für dich getan hat in seinem Leben, in seinem Sterben und seiner Auferstehung, dass die erste Säule, dann die zweite ist Leben mit Gott, echte Gemeinschaft, evangelistisch leben und ein Segen für München zu sein. Das heißt, Gott hat diesem Paulus in ganz besonderer Weise diese erste Säule anvertraut, diese gute Nachricht von Jesus Christus wirklich hinauszutragen in die Welt. Und Paulus hat es in besonderer Weise dadurch getan, dass er der große Gemeindegründer überhaupt war im Neuen Testament. Das wirklich in einige wichtige und auch kleinere Städte des damals bekannten Römischen Reiches gegangen und hat dort Kirchengemeinden gegründet, weil er gewusst hat, dass gerade dadurch der Heilige Geist wirkt, Menschen gerettet werden zum Glauben an Christus finden und dann aber auch in der Gemeinschaft diesen Glauben leben und weiter reifen und wachsen, Jesus Christus ähnlicher werden. Und wir schauen uns heute Morgen mal an, wie es diesem Paulus gegangen ist, der von Gott ganz besonders wirklich benutzt wurde, um sein Reich in dieser Welt hier zu bauen. Und da lese ich mal zwei Stellen, einmal aus dem Kapitel 4 und dann aus dem Kapitel 11. Also wie gesagt, Paulus, dem das Evangelium anvertraut war, das zu den Nichtjuden zu bringen, dieser große Gemeindegründer. Da heißt es im Kapitel 4, Verse 7 bis 12, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist. Dieser Schatz ist eben gerade das Gospel, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Wir sind nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und jetzt hört mal zu, was er dann sagt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, das passt keinem von uns. Wir wollen doch alle, dass es nur schön einfach ist, dass die Dinge super laufen und alles wunderbar ist. Wem passt es denn schon, dass wir Schwierigkeiten und harte Schläge in unserem Leben haben? Paulus, dieser gewaltige Glaubensheld, dieser wirklich erstaunliche Mann Gottes, der so benutzt worden ist mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht von Jesus Christus, er lässt uns mal so kurz ein bisschen reinblicken, was das für ihn auch geheißen hat. Wirklich die Schwierigkeiten und harten Schläge. Und es ist jetzt nicht nur die einzige Stelle, wie gesagt, oft redet er nicht darüber, aber es gibt so ein paar wenige Stellen, wo es zum Ausdruck kommt. Und da lesen wir dann im Kapitel 11, da gab es einige damals, die haben sich aufgeführt und so getan, als ob sie eigentlich die geistlich Reiferen wären, die noch besseren Apostel, die irgendwelche ganz tollen Offenbarungen haben und so weiter. Und dann schreibt er im Kapitel 11, diese Leute sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich auch. Sie sind Diener von Christus. Ich bin wahnwitzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5x die 40 Hiebe weniger einen bekommen. Dreimal wurde ich mit der Rute geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reisende Flüsse, Gefahren durch Wegelager, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Wie gesagt, das ist einer der wahrscheinlich mit am meisten geheiligten Menschen, die zu der Zeit des Neuen Testaments gelebt haben. Und er hat sein Leben wirklich für Jesus Christus hingegeben. Er ist ganz mutig nachgefolgt. Und es war nicht alles nur einfach in seinem Leben. Jetzt bitte nicht missverstehen, er hat auch ganz viel Segen erlebt, ganz viel Freude, ganz viel Zuversicht und so weiter. Aber es ist gut einfach, das auch mal zu sehen, um biblisch auch bibelzutreu zu sein und auch biblisch ausgewogen. Ein Mann Gottes, der Jesus so hingegeben war, hat auch mancherlei Schwierigkeiten und harte Schläge in seinem Leben erlebt. Und es sollte uns auch nicht überraschen, seitdem wir die Menschen uns wirklich abgewandt haben vom lebendigen Gott, seit dem Sündenfall leben wir in einer gefallenen Welt, in der es normal ist, dass es Schwierigkeiten, harte Schläge gibt, ja sogar Tod. Ich nehme mal das Bild von einer Aufziehuhr, wenn man so eine Aufziehuhr hat, die tickt dann so eine Weile, tick, tick, tick, tick, tick, tick, und irgendwann ist es klar, dass es nicht mehr tickt und aus ist. Und seit dem Sündenfall ist es so mit jedem Menschen. Du und ich haben ein Herz von Gott bekommen. Er hat schon festgelegt, ganz genau, wie oft es schlägt. Und es geht immer mehr dem Ende entgegen. Irgendwann hört das Herz auf zu schlagen. Und Gott weiß es auch ganz genau, wann es bei dir soweit ist, bei mir soweit ist. Paulus sagt im Grunde genommen, hey, sei nicht überrascht in einer gefallenen Welt, in einer Welt, wo sich Menschen abgewandt haben vom lebendigen Gott. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, natürlich gibt es harte Schläge. Das ist doch keine Frage. Aber beim Paulus war es so gewesen, er hat, denke ich, schon eine außerordentliche, ja, ein besonders hohes Maß an wirklich Schwierigkeiten und harten Schlägen erlebt und auch wegstecken müssen. Und ich hatte vorhin schon von diesen Superaposteln gesprochen. Die haben behauptet, ach was, wir haben doch viel größere geistliche Offenbarungen vom lebendigen Gott. Und die haben gesagt, hört nicht auf diesen Paulus. Diesen Paulus könnt ihr nicht vertrauen. Warum? Weil wenn Gott mit dem Paulus wäre, dann hätte er nicht so viele Schwierigkeiten und harte Schläge in seinem Leben. Das war ihre Argumentation. Und da schreibt der Paulus dann im Kapitel 11 ein bisschen darüber. Da sagt er, dabei bin ich überzeugt, dass ich mich in keiner Beziehung vor diesen Superaposteln, wörtlich heißt es, diesen falschen Aposteln verstecken muss. Mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt. Das heißt, er sagt, die können vielleicht besser reden wie ich, die sind vielleicht beeindruckender. Aber dann sagt er, an Erkenntnis, das heißt an geistlicher Erkenntnis, an geistlichem Verständnis fehlt es mir ganz sicher nicht. Das haben wir im Umgang mit euch bei jeder Gelegenheit und in jeder Hinsicht bewiesen. Und dann Verse 13 und 14. In Wirklichkeit sind diese Leute nämlich falsche Apostel, Betrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus. Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Das heißt, jemand, der ein bibeltreuer Verkündiger des Wortes Gottes ist, des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus Christus, der wird auch immer wieder ganz ehrlich und klar darüber sprechen, auch als Nachfolger oder gerade auch als Nachfolger von Jesus Christus, wirst du auch mancherlei Schwierigkeiten erleben und auch mancherlei wirklich harte Schläge. Und die spannende Frage ist dann natürlich, wie gehst du mit diesen Schwierigkeiten, mit diesen harten Schlägen um? Und wir sehen das auch in der Bibel, wir sehen es auch in der Kirchengeschichte, gerade Männer und Frauen Gottes, die wirklich nicht nur so ein bisschen mit Jesus gelebt haben, die wirklich Jesus in besonderer Weise nachgefolgt sind, die haben oft ganz harte Dinge auch erlebt. Martin Luther ist ein Beispiel, Charles Spurgeon, man könnte jetzt einige Namen sagen. Das ist etwas, was zu wirklich reifem Christentum dazugehört. Wenn du wirklich sagst, jawohl, ich meine es ernst, ich will nicht mit Sünde spielen, Sünde zerstört, Sünde bringt auch dem heiligen Gott keine Ehre. Wenn du wirklich ernst machst und sagst, Heiliger Geist, hilf mir wirklich, als ein treuer, geheiligter Nachfolger von Jesus nachzufolgen, natürlich kämpft der Teufel gegen dich, ist doch klar. Irgend so einen lauen Christen, da muss der Teufel nicht viel machen. Da passiert ja auch nicht viel durch so einen Christen, wenn er überhaupt ein Christ ist. Aber jemand, der wirklich wiedergeboren ist und sagt, jawohl, ich gebe mich diesem Jesus Christus hin. Ich verstehe, das Entscheidende ist, dass ein Mensch seine Sünden vergeben hat, dass er Leben hat mit Jesus Christus. Ich setze mich ein, ich baue in der Kraft des Heiligen Geistes, Reich Gottes. Das ist doch klar, dass da Gegenwind kommt, dass Angriffe kommen werden, dass Schwierigkeiten und harte Schläge kommen werden, um natürlich der Teufel, der will solche Frauen und Männer entmutigen. Und da ist es sehr wichtig auch zu verstehen als Gemeinde, dass wir wirklich im Gebet miteinander und füreinander kämpfen, wirklich im Gebet eintreten, einander ermutigen und anspornen. Und auch wenn wir wissen, jemand ist wirklich bibeltreu, wirklich auch voneinander das Beste zu denken. Der Teufel will immer wieder so einen kritischen Geist schenken, das ist überhaupt nicht hilfreich, sondern wirklich auch voneinander das Beste zu denken und wirklich zu kämpfen. Ich gebe euch mal das Negativbeispiel im Buch Hiob im Alten Testament. Das war ein bibeltreuer, gottesfürchtiger Mann. Der hat ganz außerordentliche Schwierigkeiten und harte Schläge erlebt und der hat schlechte Freunde gehabt, schlechte Brüder und Schwestern, die haben gesagt, hey Hiob, das kann doch nicht sein, du musst irgendwo ganz massiv Sünde begangen haben, irgendwie Dinge echt falsch gemacht haben, ansonsten würde Gott doch nicht zulassen, dass du solche Schwierigkeiten und harte Schläge in deinem Leben hast. Und genau solche schlechten Freunde wollen wir nicht sein, sondern im Gegenteil, wir wollen füreinander beten, einander ermutigen und einander anspornen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wie ist denn Paulus dann umgegangen mit den Schwierigkeiten und harten Schlägen, die er erlebt hat? Ich lese nochmal die Stelle aus dem Kapitel 1. Und da sehen wir, dass Paulus gerade auch auf Schwierigkeiten und harte Schläge hat er auf eine gottzentrierte Art und Weise reagiert. Das heißt, mit einem Fokus auf den lebendigen Gott. Und ich glaube, und es ist klar, wir alle haben Schwierigkeiten und harte Schläge überhaupt nicht gern. Wir wollen, dass es einfach super lockig geht und toll alles wunderbar ist, aber irgendwie ist es eine Realität, dass wenn es manchmal auch nicht so einfach ist, dass Gott es benutzt, um dich und mich noch weiter an dir und mir zu arbeiten, dass so diese Hingabe zu Jesus, zum lebendigen Gott tiefer wird. Wirklich das Wissen, ich brauche Gott jetzt, alleine kann ich es nicht. Und wisst ihr, das ist immer wieder ein guter Punkt, wenn man an dem Punkt ist und ganz genau weiß, in meiner Kraft alleine kann ich es gar nicht schaffen. Aber Gott, Jesus Christus kann es tun. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich habe das auch in den USA immer wieder erlebt und gesehen an dem Beispiel, wenn eine Gemeinde neu entsteht, eine Gemeindegründung und so weiter, man ist ja total äußerlich gesehen total schwach. Man hat kein eigenes Gebäude, man mietet irgendetwas, man hat nicht so viel Finanzen, nicht so viele Helfer und so weiter. Und das ist oft etwas in dieser Schwäche, wo Gott oft dann auch ganz besondere Gnade schenkt und wo man auch weiß, wenn Gott nicht wirklich hier gewaltig wirkt, haben wir keine Chance. Man hängt wirklich total von Gott, von Jesus Christus ab. Und das ist oft eine Phase, wo Gott geistlich ganz besonders wirkt und echt Lebensveränderung schenkt. Und dann ist es nicht ungewöhnlich, wenn eine Gemeinde entsprechend gewachsen ist. Man hat irgendwann mal ein eigenes tolles Gebäude. Und bitte nicht missverstehen, es ist ja auch schön, irgendwann mal ein eigenes Gebäude zu haben. Aber was ich oft erlebt habe, ist, wenn man dann dieses schöne große Gebäude hat, wo alles schön aufgebaut ist und so weiter, da ist es nicht ungewöhnlich, dass Kirchengemeinden geistlich gesehen vom Niveau ein Stück weit nach unten gehen. Dass man einfach ein bisschen absagt, warum? Man ist nicht mehr in dem Sinne so ganz stark abhängig von Gott. Jetzt hat man dieses schöne Gebäude, man hat die Finanzen und so weiter. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum Gott in seiner Vorsehung wirklich das auch zulässt, dass wir als Christen auch immer wieder noch mancherlei Schwierigkeiten und harte Schläge haben. Und wie gesagt, Gott schenkt auch ganz viel Frieden und auch wirklich Ermutigung und so weiter. Aber lasst uns nochmal reinschauen, das Kapitel 1. Da heißt es, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Wir wissen übrigens gar nicht ganz genau, was da gewesen ist, aber es ist offensichtlich, das muss ziemlich hart gewesen sein, wenn sie gedacht haben, wir kommen nicht mal mit dem Leben davon. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden, aber jetzt schaut hier, aber das alles geschah, das heißt diese ganzen Schwierigkeiten, diese harte Zeit, aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Damit du nicht auf dich selber vertraust, sondern auf den lebendigen Gott. Und das ist, sage ich dir, wahnsinnig wichtig. Es ist so leicht, auch als Christ manchmal stolz zu werden, zu denken, naja, ich habe schon im Griff mit Jesus und so kann ich es ja machen. Aber wirklich zu wissen, ich kann nicht auf mich alleine vertrauen, sondern ich muss wirklich, sondern auf Gott zu bauen und zu vertrauen. Gerade in Notzeiten, in Schwierigkeiten und harten Schlägen, da werden wir wirklich dann zu Jesus getrieben und hängen in ganz besonderer Weise ab von Jesus und von seinem Eingreifen. So heißt es im Vers 6 dann, Kapitel 1, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Wenn wir Nöte durchmachen, auch der Paulus, der wirklich im Glauben ein Vorbild gewesen ist, geschieht es, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Gerade in den Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und dann im Vers 9 am Ende, Paulus hat, wie gesagt, er hat in all den Schwierigkeiten und harten Schlägen, er hat nicht seinen Blick, seinen Fokus auf den lebendigen Gott verloren, sondern das hat ihn sogar noch ein Stück weit mehr auf den lebendigen Gott, auf Jesus Christus ausgerichtet. Er hat wirklich der Macht Gottes vertraut, da heißt es dann, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. In diesen Nöten und Schwierigkeiten hat er genau gewusst, nicht nur Abergott und Ungott, sondern Gott hat sogar die Macht, Tote zum Leben zu erwecken, auch geistlich tote Menschen, die nicht mit dem lebendigen Gott leben, die Jesus Christus persönlich noch nicht kennen, wirklich ein neues Herz zu schenken, Sündenerkenntnis, Vergebung, Buße, Glaube und neues Leben mit Jesus Christus zu schenken. Das war die eine Art und Weise, wie Paulus reagiert hat. Schwierigkeiten, ja, harte Schläge, ja, aber das hat ihn im Grunde genommen noch mehr auf Gott ausgerichtet. Im Wissen, mein Gott hat die Kraft, Tote zum Leben zu erwecken. Und dann etwas Zweites, was wir sehen, ist hier im Kapitel 4. Da heißt es dann, beziehungsweise da kommt so schön zum Ausdruck, dass Paulus eine Ewigkeitsperspektive hatte. Das ist das, was ich ganz am Eingang gesagt habe. Durch seine Ewigkeitsperspektive, Reich Gottes und dann durch Jesus Christus auch das ewige Leben, auch im Himmel mit Gott, dass er gewusst hat, das ist nicht alles, das hier und jetzt diese Schwierigkeiten, sondern Gott hat ein Ziel damit. Er möchte etwas durch mich tun, in mir tun. Und es hat ein ganz konkretes Ziel. So lesen wir im Kapitel 4. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das heißt geistliches Reiftum und Wachstum. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ja, es gibt Schwierigkeiten, es gibt, Paulus sagt hier, es ist im Grunde genommen, sind deine und meine Schwierigkeiten eine kleine Last im Vergleich zu der Herrlichkeit, die du bei Jesus Christus haben wirst. Im Himmel, aber auch schon in der Phase jetzt, wenn du mehr erkennen darfst, wie großartig Jesus Christus ist, wie heilig Jesus Christus ist, wie majestätisch Jesus Christus ist, welch perfekte Liebe Jesus Christus ist. Wisst ihr, mir fehlen die Worte, das zu beschreiben. Die Liebe Jesu Christi ist so großartig, so wunderschön. Und wenn wir das wirklich verstehen und im Blick haben, das sind unsere kleinen Schwierigkeiten und Nöte. Im Grunde genommen hat Paulus recht, eine kleine Last. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, dass ich immer wieder staune, wie schnell das Leben eigentlich vorbeigeht. Ich fühle mich auf eine Art und Weise noch, wie wenn ich 25 wäre. Elisabeth erinnert mich immer wieder daran, dass ich nicht mehr ganz 25 bin. Und ich kann es kaum glauben, dass irgendwie so die Jahre, also ich bin ein bisschen älter als 25, aber auf jeden Fall, die Zeit geht ganz schön schnell rum. Also als junger Mann, also als Jugendlicher habe ich gedacht, naja, du hast ja ewig, bis du 80 bist. Aber die Zeit geht rüber. Und diese Ewigkeitsperspektive zu haben, das hat Paulus geholfen, wirklich zu wissen, hey, zum einen, ich kann voll auf Gott mich fokussieren und setzen. Mein Vertrauen ist ja nicht auf mich, mein Vertrauen ist auf den lebendigen Gott. Und er hat die Kraft, wirklich Tote zum Leben zu erwecken. Und ich weiß auch, was am Ende ultimativ kommen wird. Und er hat sich gefreut und es hat ihn angespannt, wirklich dieses Rennen zu laufen des Lebens zur Ehre des lebendigen Gottes und um das Reich Gottes entsprechend in der Kraft des Heiligen Geistes zu bauen. Und dann im Kapitel 12 kommt ein wichtiger weiterer Punkt bei der Frage, wie hat denn Paulus auf diese Schwierigkeiten, harte Schläge reagiert? Da gibt es übrigens, ich habe das jetzt nicht gelesen, die Verse 1 bis 6, wird unter anderem berichtet, dass Paulus auch ganz erstaunliche geistliche Offenbarungen hatte. Und wisst ihr was? Menschen, die das tatsächlich gehabt haben und bibeltreu sind, die machen oft gar keine großen Worte darüber. Das ist oft so heilig, dass man das nicht überall ausplappert, sondern das sind Dinge, die ganz, ganz wertvoll und heilig sind. Und er hat gesagt, wisst ihr was? Ihr kommt mit euren allen komischen Offenbarungen, die ihr in die Luft behauptet, ich habe eigentlich was viel Großartiges erlebt. Aber er hat gesagt, das ist jetzt gar nicht so entscheidend, sondern das Entscheidende ist, das, was Gott mit dem Paulus hier gemacht hat, Verse 7 bis 10. Und wie gesagt, wir wissen auch von der Bibel, dass Gott, Jesus Christus, hat ja auch immer wieder körperlich geheilt. Also er hat jetzt nicht nur Sünden vergeben, neues Herz gegeben, Beziehung mit Jesus Christus, mit dem lebendigen Gott. Er hat auch immer wieder ganz oft sogar körperlich geheilt. Wir wissen auch von Jakobusbrief im Neuen Testament, dass wir wirklich beten sollen, auch mit den Ältesten. Ich habe schon oft erlebt, dass Gott erstaunliche körperliche Heilung geschenkt hat. Aber der Punkt ist hier, es gibt auch manchmal Krankheiten und körperliche Gebrechen, die Gott in seinem perfekten Plan für dich und mich nicht wegnimmt. Und so eine Stelle war das beim Paulus gewesen. Wir wissen nicht genau, was er hatte. Es ist viel spekuliert, geschrieben worden. Manche sagen, der hat ein ganz starkes, heftiges Augenleiden gehabt, weil an anderen Stellen schreibt er darüber, dass er, wenn er mit der eigenen Hand geschrieben hat, in ganz großen Buchstaben geschrieben hat. Aber de facto, wir wissen nicht genau, was es war. Wir wissen nur, dass Paulus natürlich das berechtigte Interesse hat, dass Gott das wegnimmt. Aber Gott hat es nicht von ihm weggenommen. Da heißt es dann, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wie gesagt, wie reagiert Paulus? Zum einen, er ist gottzentriert, hat einen Fokus auf Gott, er hat eine Ewigkeitsperspektive, aber er vertraut auch Gott in diesem wirklich ganz harten Sache. Natürlich wollte er körperlich geheilt werden, aber er hat Gott vertraut, als Gott zu ihm gesagt hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und das ist ein wahnsinnig tiefer Punkt. Da lohnt es sich einmal, heute Nachmittag in der Ruhe darüber nachzudenken. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Danke, Jesus, dass du uns auch viele andere tolle Sachen dazu schenkst. Aber manchmal führt Jesus Christus dich oder mich auch an den Punkt, wo er sagt, weißt du was? Letzten Endes, wenn man es wirklich durchdenkt, worauf es wirklich ankommt, am Ende der Zeit ist, dass du meine Gnade in Jesus Christus hast. Und dann hast du auch allen Reichtum dieser Welt. Du hast wirklich geistlich gesehen alles, was notwendig ist. Und manchmal müssen wir wirklich uns neu darauf besinnen, muss es uns neu bewusst werden. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und wir wollen das natürlich nicht. Ich denke an diesen Pastor, der jetzt in der Türkei, der Andrew Brunson, für den wir beten, der seit anderthalb Jahren im Gefängnis sitzt. Aber selbst für ihn gilt es, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Natürlich beten wir weiterhin, dass er auch freikommen darf. Aber ich sage euch, wenn er freikommen wird, der wird von Gott noch ganz anders benutzt werden können als vorher. Warum? Weil er das so gelernt hat in diesem Training in der Wüste, in der Wildnis, im Gefängnis. Meine Gnade ist letzten Endes alles, was du brauchst. Und dann ganz am Ende vom Vers 10, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das ist so konträr zu unserer heutigen Welt. Wir lieben Größe. Wir lieben Stärke. Wir lieben Geld und Macht und Einfluss. Gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich gebe euch ein Beispiel. Martin Lloyd-Jones war außerordentlich klug, erfolgreich als junger Arzt in Großbritannien, in London. Er hatte in seinem Berufsfeld wirklich absolut den Zenit, wirklich den Gipfel erklommen. Warum? Er durfte sich auch um das britische Königshaus kümmern als Arzt. Höher geht's nicht mehr. Das ist medizinisch, wenn du dich um die Königin kümmern darfst und so weiter. Er war ganz oben gewesen. Er hatte entsprechend Ansehen und Einkommen und so weiter. Aber er war bereit, das alles aufzugeben. Warum? Weil Jesus Christus ihn dazu berufen hat, zu sagen, hey, ich möchte, dass du das alles weggibst und ich möchte, dass du gerade auch jungen Menschen in London das Evangelium von Jesus Christus verkündigst. Das war sicher nicht einfach für ihn gewesen, aus einer äußerlich starken Position wirklich in die Schwäche zu gehen, aber was für ein Segen, was geistlich gesehen für eine Stärke darauf gelegen ist. Und so ist es auch bei dir und bei mir. Wenn du sagst vielleicht beispielsweise, ich muss nicht in der Karriere absolut den Gipfel erklimmen. Es reicht auch, dass ich vielleicht in der mittleren Führungsebene bin oder ein bisschen drüber oder darunter. Aber ich sage, dass hier die Gospel Church München als meine Gemeinde wirklich wichtig ist. Ich nehme mir Zeit dafür, ich bringe mich ein, ich diene. Oder auch wenn du einfach sagst, ein Stück meiner Freizeit setze ich dafür ein, dass ich was vorbereite hier, sei es für den Gottesdienst oder die Musik oder die Kinderzeit oder was es auch sein mag. Das ist genau das, wo ein Mensch bereit ist, sich zu demütigen, ein Stück weit runterzukommen, demütig zu sein, ein Stück weit bewusst die Schwäche zu wählen. Welche Stärke schenkt der lebendige Gott gerade dort? Und lass uns an Jesus Christus denken. Genau Jesus Christus war bereit, sich selber so zu demütigen, sich zu erniedrigen, bis zum Tode am Kreuz. So hat sich Jesus Christus wirklich erniedrigt. Warum? Damit du und ich Vergebung unserer Sünden haben können, damit wir Leben haben können. Und wisst ihr, mit dem Kreuz und Jesus und das alles, äußerlich hat es wirklich schwach ausgesehen. Dass so ein Wanderprediger, der dann 3 Jahre da rumgezogen ist und das Ende ist, er stirbt am Kreuz. Wirklich schwach, wirklich äußerlich richtig die Schwäche, aber gerade durch diese Schwäche, diese scheinbare Schwäche, hat der lebendige Gott den größten Sieg überhaupt in aller Weltgeschichte errungen. Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, hat er den Tod besiegt. Unser größtes Problem, er hat den Tod besiegt. Und Gott sagt uns im Johannesevangelium im Kapitel 1, denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und es ist nur möglich, weil eben Jesus Christus bereit war, sozusagen äußerlich schwach zu werden, sich am Kreuz töten zu lassen, auf das Leben und nicht nur Leben in der Ewigkeit, sondern wirklich in der Fülle, in der geistlichen Fülle, in der Fülle dessen, was Jesus Christus eigentlich auch vorhatte, als er diese Welt geschaffen hat. Und meine Frage an dich ist, und auch nicht nur an dich, auch an deine Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn, haben diese Menschen, die dir wichtig sind, Jesus Christus wirklich bereits aufgenommen, angenommen, wirklich ihm gesagt, was zwischen dir und Gott steht, aber auch um Vergebung gebeten und dann wirklich angefangen, mit diesem Jesus Christus zu leben, das heißt, in der Bibel zu lesen, in den Gottesdienst zu kommen, mitzuarbeiten, sich einzubringen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir hier auch lesen dürfen, dass du sogar Schwierigkeiten, harte Schläge letzten Endes benutzen kannst zu deiner Ehre, aber auch um bei uns Dinge zu bewirken. Du weißt, menschlich passt es uns überhaupt nicht. Wir wollen, dass alles einfach ist und toll geht und wir gesund sind und reich und so weiter. Aber Herr Jesus Christus, gerade wenn du geistlich wirkst, dann gibt es natürlich auch Angriffe, aber du benutzt auch diese Dinge letzten Endes, wenn wir den Blick auf dich, den auferstanden, lebendigen Gott Jesus Christus haben, auf das geistlich wirklich Gewaltiges geschieht zu deiner Ehre. Und so bitten wir dich, dass du Stück für Stück auch in unserer Mitte, aber auch hier in Grünwald, Südmünchen, München, darüber hinaus, Vater, schenk du echte vom Heiligen Geist geschenkte und geleitete Erweckung. Jesus Christus, lass uns dich immer mehr lieben. Danke, dass du uns so liebst, dass es wirklich gilt, dass deine Gnade größer ist als unsere schlimmsten Sünden. Und so, Vater, wollen wir uns jetzt auch vorbereiten, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Amen.